Du verbrachtest gleich deiner Bruderschaft. Du warst blutleer, ich hab Blut verschafft. Schau gut her, in absoluter Nacht, wo dein Mut verblasst, bin ich in Kapuzentracht bepackt mit purer Kraft. Erzähl mir nix, deine Story ist ne Bruderschlacht. Falls du einen hattest, ist dein Siegeszug erschlafft. Besser, wenn ich dir die Pläne für die Route lass. Sieh ein, auch ein guter Schachzug verblasst. Du hast ihn verpasst, ich hab die Nacht im Zug verbracht. Und Frauen erklärt, wie man Kamasutra macht. Du redest nur vom Blasen, doch ich bin kein Dudelsack. Ich bin ein Zugpferd, du Zwerg, hast kein IQ erbracht. Akuter Hass, ständiger Bußverdacht. Dieser Staat hat mir keine Blumen gebracht. Ich verlange nichts, Panther-Rap, Supermacht. Panther-Rap-Bitch, Tanzballett mit, sanft am Bett, fick nicht mit anderen Rap. Panther-Rap-Bitch, Tanzballett mit, sanft am Bett, fick nicht mit Panther-Rap. Ich spür, dass in deinem Kopf Furcht sitzt. Ich hab keinen Bock mehr auf Durchschnitt, weil ich mehr rauskitzel nasse, Rapper mit Kittel hasse. Fickt euch, ihr sauberen Rapper der Mittelklasse. Hört zu, wenn ich von unten auf den Gipfel stapfe. Ich geb's zu, ich bin die Schanzenviertelratte. Der zweite Kiez in Hamburg, wo der SUMC und Mann wurde. Das Viertel ist meine Heimat, doch dieses Land nicht. Mein Herz dicht im Kreis, wenn du Liebe ansprichst. Die Liebe, die Zeit steif, Frauen sind Liebe an sich. Ich vergieße keine Tränen, wenn ich weine, ich guck raus, es ist doch nur der Regen an der Scheibe. Frauen wollen mit mir reden, dass ich bleibe. Fick dich, du Schlampe, du kanntest mich nicht richtig, jetzt verpiss dich, du Schlampe. Das Ganze war nicht wichtig, Einzelgänger, Panther-Rap, alles andere ist nichtig. Panther-Rap-Bitch, Tanzballett mit, sanft am Bett, fick nicht mit anderen Rap. Panther-Rap-Bitch, Tanzballett mit, sanft am Bett, fick nicht mit Panther-Rap. Deutschland ließ uns weg, dieses Land ist ne Bitch. Jeder fickt Beziehung, Stress wie das Land, so das Jever. Ich brauch Weed und Bags, Pfeil an Beat und Text, Kreis um Genie und Rap. Wie eine Ex-Fotze, nimm ein Glied und leck. Es geht um Trieb und Sex, es trieb uns weg. Ich schocke, Drogen bedien uns jetzt. Viele sagen, ich bin anders jetzt. Doch meine Seele war immer Panther-Rap. Ich bin auf der Straße, nicht auf dem Tanzparkett. Nimm deine Maske ab, ja Hure, ich bin anders jetzt. Ich bin abgefuckt, nichts geschafft außer Rap. Auf den Takt gebracht, im Leben nichts vollbracht außer Rap Nacht für Nacht. Ey, meinst du wirklich irgendwas ist anders jetzt? Rap war lang verletzt. Ich war an der Front und hab den Kampf versetzt. Ein Kampf lohnt sich nicht, hier kommt Panther-Rap. Panther-Rap-Bitch, Tanzballett mit, sanft am Bett, fick nicht mit anderen Rap. Panther-Rap-Bitch, Tanzballett mit, sanft am Bett, fick nicht mit Panther-Rap. Panther-Rap-Bitch.